hören Sie jetzt im Schneckenradio. Anmerkungen zum Weltgeschehen. Nach dem Bücher-Podcast, Literatur-Podcast hier wieder eingefunden, um einen Essens- und Trink-Podcast quasi zu machen. Wir quatschen einfach und lassen das Band laufen und sehen hinterher, was dabei gelaufen ist. Genau. Mit dem Übersetzen für das tolle Fressen von Tatjana. Was gibt es denn? Es ist eine Bolognese-Tart. Mmh. Ja. Ich dachte, da kann man nicht viel falsch machen. Schauen wir mal. Ja. Fleisch. Fleisch und Fleisch, Teig. Fleisch und Teig und Käse. Das ist eine super Kombination. Hm. Ja, gibt schlimm aus. Doch. Hm. Ich habe letztens zum ersten Mal in meinem Leben eine Bolognese-Pizza gegessen. Ja. Oder ein Stück Bolognese-Pizza. Etwas, was ich mir normalerweise nie, also würde ich mir nie bestellen irgendwo. Ja. Das war auf einer Feier, wo es so mehrere Familienpizzen gab. Ja. Und das war voll lecker. Ich war total begeistert. War frisch oder was? Also die geliefert, also relativ schnell, die wird geliefert auf den Tisch und dann einer mit. Und die war wirklich sehr würzig und lecker und war richtig. Ich war, also wie gesagt, ich kannte das einfach nicht vorher. Nee. Wie gesagt, ich würde nie auf den Gedanken kommen, sowas passt irgendwie für mich nicht zu einer Pizza, aber wir waren alle völlig begeistert mit. Es war auch so ein großer runder Tisch. Die Leute waren hungrig und hatten auch was getrunken alle. Und dann auf einmal kam diese riesige Pizzaschachtel in die Mitte und alle griffen zu. Und dann war die Pizza weg. Hm. Aber das habe ich auch bei, deswegen mag ich auch Suppen auf Partys total gerne, weil du die erst angehst, wenn du ein bisschen was im Tee hast. Mhm. Und dann sind diese Suppen mit so ein bisschen Fleisch drin oder ein bisschen Käsesuppe. Mhm. Ziemlich das Geilste, was man so kriegen kann, finde ich. Also dann brauche ich nicht irgendwie so ein Buffet oder was. Nee. Ja. Kann ich das Glas einfach? Wahrscheinlich. Aber mir fehlt ein bisschen Salz, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, so eine Spur. Hm. Oder ich finde auch so Eintopfsachen wie Chili con Carne oder sowas, finde ich auch immer passend für sowas. Ja. Was man sagt und ist salzig und... Wenn man auf einer Party ist, will man ja auch nicht da stehen mit seinen Häppchen. Das ist ja auch eine andere Art von Party. Das ergänzt sich schon besser, ja. Also ich habe bei Tatjanas Verwandtschaft in der Ukraine ja gelernt, die essen sehr mayonnaisehaltiges Zeugs zu ihrem Wodka-Gesaufe und sowas. Und das muss ich halt sozusagen immer in die Waage halten. Also es ist ein kleiner Wettkampf. Also es geht dann gar nicht mehr um den Geschmack des Essens, sondern nur, dass das so den Besoffenheitszustand will ich noch zurückdrängen kann. Mhm. Das ist dann noch ein sehr anderes Essen. Also die interessiert dann, glaube ich, auch nicht mehr so, ob das stark gesalzen ist oder würzig. Es muss auch nicht, irgendwas muss nicht abgeschmeckt sein, nicht perfekt abgeschmeckt sein. In der Ukraine. Ja. Ja, ja. Ja. Wir tun da einfach nur ein paar Mayonnaise drüber und fertig aus. Aber zum Wodka trinken, da habe ich mal eine Frage. Ja. Und zwar, muss ich ein bisschen ausholen. Ich habe es mal erlebt, ich komme ja vom Rande des Sauerlands. Und so tiefer im Sauerland trinkt man ja auch gerne Schnaps. Ja. Ich habe mal vor vielen Jahren auf einer Hochzeit von einer Cousine von mir gekellnert. Und wir hatten einen Mann geheiratet, der auch aus dem tiefen Sauerland kam. Und dann kam die ganze von der Feuerwehr und so, die kamen dann mit dem Bus dahin. War eine schöne Feier, also auch für uns als Kellner war schön. Und das war so ein bisschen nach Tischen, die hatten sich so ein bisschen nach Tischen aufgeteilt. So. Ich habe den Tisch gehabt, der war ein bisschen anstrengender mit jungen Leuten. Und die haben Bier getrunken und Schnaps. Mhm. Und ein Kollege nebenan, Prosit, wir trinken übrigens Schumacher Alt und Schlüssel Alt. Da waren die Älteren und die tranken, ich habe zu Anfang mal ein Bier, ein Glas Bier oder ein zweites und dann tranken die noch Korn. Okay. Und Wasser. Okay. Also immer Wasser, der hat immer irgendwann nur noch Wasser hingestellt und eine Flasche Korn und dann tranken dann ihr Körnchen und immer Wasser dabei. Und ich habe das von einem Freund von mir, also dem Olli, mit dem ich auch im Pinkus war, der hat einen Freund gehabt, der auch aus, ich habe vergessen aus welchem Land, aus Osteuropa. Weißrusse, glaube ich. Und der hat Ähnliches berichtet, also dass man dann zwar Schnaps trinkt, Wodka, aber immer auch noch was Nicht-Alkoholisches dazu. Ist das so oder trinkt man in der Ukraine dann nur Wodka? Man trinkt man trinkt eigentlich nicht viel Alkohol, nicht alkoholisch. Es gibt Leute, die das machen. Aber nicht so viele. Also es gibt diese nicht alkoholische Getränkekultur, ist halt in Russland relativ gering. Also ich kenne das so aus meinen Eltern. Ich habe als Kind, glaube ich, außer Wasser aus dem Hahn und Tee und Saft nichts anderes getrunken. Also nicht alkoholisch. Ja, weil trinkst du nicht alkoholisch, aber. Also so diese ganze Software-Gedöns, so Mineralwasser und so weiter, ist bei uns gar nicht so groß verursachlich verbreitet. Dass man so viel trinkt davon. Also irgendwer hat das gemacht auf der Party von deinem Vater. Ich meine dieser Lehrer. Dieser Lehrer? Ich meine wohl, dass der halt... Okay. Also die waren da ordentlich dabei. Wo ich halt gelernt habe, Alkohol halt, also diese harten Sachen mit Essen zu kompensieren. Das heißt, die haben die ganze Zeit gefressen und ich habe halt gemeint, unterm Strich fressen die halt an dem Abend 2 bis 3 Mahlzeiten, immer weiter. Wo aus den hiesigen Gefilden du sagen würdest, so, wir essen bis 23 Uhr und räumen wir ab. Wir räumen halt ab. Die haben nie abgeräumt. Die haben eher noch alles, was da war, komplett raus und sowas. Und die haben halt gespachtelt wie sonst was. Es ging nicht mehr um den Appetit, es ging nicht mehr um satt zu werden, sondern du musst weiter saufen, du musst weiter fressen. Ich bin ja begrüßt worden halt mit von wegen, weißt du, willkommen, Sprichwort ist es, Russenfreud ist es deutschen Tod. Ich habe euch auch gerne und wir kommen nun. Und was die halt, also was die eine Interpretation halt ist, die Deutschen vertragen nichts, die hängen sofort unter dem Tisch und sowas. Und wenn du halt A, merkst, die fressen halt unheimlich viel dabei, und dann kannst du halt intensiver mithalten. Das andere, was ich gelernt habe, die haben halt Pinneken. Und das Ding ist, was ihr Vater mir halt gesagt hat, oder was, du musst diese Pinneken einfach nicht leer saufen. Du kannst kurz dran nippen, es wieder hinstellen, dann kommt der mit seiner nächsten Runde und der füllt halt dein Pinneken nur auf. Ja. Niemand beschwert sich, alle machen das so und einige saufen auch durch. Aber so kannst du es dann auch. Du kannst du auch haushalten, weil es geht also sowieso nicht mehr darum, wirklich alles, jede Runde mitzumachen, weil also Ende vom Lied war bei mir am nächsten Tag, wo du eben sagtest, also sie müssen, also wer immer das hier zuhört, der muss halt den anderen Podcast, den wir auch verlinken, halt auch das vorher hören, wie du eben gesagt hast, man kann nicht mehr so wie früher am nächsten Tag, war halt so. Ich habe da einmal mitgesoffen und sowas. Am nächsten Tag war halt das Witzige, dass halt mein Herz so sagte. Oder so. Ich dachte, okay, nicht schnell bewegen. Du weißt nie, wie dein Herz drauf jetzt reagieren würde, sondern einfach mal flow. Und ihr Vater dann meinte, wie geht's dir und sowas. Ich so, alles okay, bloß das Herz halt. Und er dann so, ja, das kenne ich. Das kenne ich. Weiß ich auch nicht, wo das herkommt. Wo am Klima liegt oder sowas. Ja, die russischen Männer haben auch chronische Herzarrhythmie. Ja. Behauptet. Das ist irgendwie was Genetisches oder sowas. Und natürlich aber auch das Denken so und heute Abend geht es weiter. Und vom Gefühl her, bis auf diese Herzarrhythmie, diese ukrainische Herzarrhythmie, die einen spontan befahren kann, hätte ich, wenn es das nicht gegeben hätte, hätte ich das auch gesagt. Oder wenn ich da groß geworden wäre, hätte ich das auch gesagt. Also ich bin aufgewacht und ich war klar im Kopf. Und ich bin gerade ausgegangen und ich bin tatsächlich gerade ausgegangen. Nicht so, dass du sonst was gesoffen hättest, was einem ja auch... Das kennt man ja, ne? Ab 30 oder keine Ahnung was, oder end 20 oder was, merkt man hat gesoffen, am nächsten Tag steht man auf, man ist immer noch hangstramm. So eine Scheiße. Das war früher aber nicht so. Weiß da aus welchen Gründen das immer nicht so war, aber... Also noch mehr wissen, ganz ruhig. Ja. In der Ukraine war es wirklich so, ja, heute Abend weiter saufen, kein Problem. Allein dein Kopf hat ja gesagt, guck dir mal an, was dein Herz gerade macht oder sowas, heute Abend weiter saufen, garantiert nicht. Aber vom Gefühl her, kein Problem, weiter saufen. Wäre da auch nicht so negativ aufgefallen, glaube ich. Irgendwie. Ich glaube, es ist eine Binsenweisheit, aber ich glaube, es bringt auch was, wenn man bei einer Sorte bleibt. warum das immer so ist, ob der Körper sich darauf einstellen kann. Und dann war der Sprit vielleicht auch nicht, war der Sprit auch vielleicht auch ganz in Ordnung. Ich glaube, die Qualität des Alkohols ist auch Fuselöle und so. Ja gut, da bist du bei den Wodka-Sachen ja, also bei den guten. Ja, also die würden ja hier nicht sowas saufen wie Wodka, Gorbatschow, Putin, Jelzinov oder wie sie alle heißen. Kennt ihr da nicht, dass billig Wodka bei denen ist, bei der hier, der noch gerade so erschwinglich ist, so, also okay vom Preis, dass bei denen schon der billige Wodka, der halt da auch herkommt. Und bei denen ist es insgesamt so, von denen würde ich nur die saufen an einem Abend oder was, würde ich keinen Kopf kriegen. Während ich hier, wenn ich eine Flasche Paderborner trinken würde oder was, weiß ich sofort, so morgen früh, da knallt dein Kopf aber und sowas und du musst nichts anderes gesoffen haben. Also die haben schon einen gewissen Reinheitsgrad oder sowas vom Alkoholischen her. Aber ich glaube, es liegt auch nur generell am Bier. Also wenn ich, auch wenn ich Altbier den ganzen Abend lang trinke, habe ich einen Mordsschädel. Also es geht gar nicht. Also ich hatte irgendwie Weihnachtsfeier gehabt. Da waren wir wir waren in der Altstadt und wir waren ja nur in den Brauereien. Ich habe das auch alles durcheinander gesoffen. Ja, wir haben Füchschen getrunken, dann haben wir ein Fürkürze getrunken, dann haben wir weiter Füchschen getrunken. Und am nächsten Tag, ich hatte so einen Kopf. Oh mein Gott. Was? Bei mir ist es, wenn ich verschiedene Dinge durcheinander trinke und dann davon viel, ist bei mir völlig klar, habe ich am nächsten Tag einen Kater und alles. Bei mir ist auch die Geschwindigkeit. Wenn ich schnell betrunken bin, habe ich auch einen Kater. Und was mir hilft, ist, wenn ich Wasser trinke. Das ist alle. Durch. Und vom Schlafen gehen Wasser trinken. Letzte Woche, da war ich auf einer Feier. Vom alten Sportkollegen, treffen uns einmal im Jahr und das war auch sehr lustig und wir haben auch viel Bier getrunken, wir haben hinterher das Bier auch alle und dann haben wir gesagt, ach, wir vom Fass, das Fass war dann leer und dann, ja, dann noch Flaschenbier, ich habe eine Flasche noch mitgetrunken, da habe ich dann gesagt, ach komm, wir waren haben gewürfelt, Würfelspiel und dann habe ich gesagt, komm, die Runde noch zu Ende, ach, dann trinkst du Wasser. Und Wasserhahn auch einfach nur meinen Krug voll gemacht, ich hatte auch Durst, durch das Bier trinken, durch den Alkohol, Hopfen, kriege ich auch dann immer Durst, was beim Biertrinken gefährlich ist. Vor allem vom Schuhmacher her kriege ich. Wenn ich vom Schuhmacher zu viel trinke, kriege ich Durst. Und dann, wenn ich natürlich betrunken bin, trinke ich natürlich das Bier noch schneller, was natürlich kontraproduktiv ist. Aber in dem Moment ist es einfach so. Und dann habe ich dann einfach schön mein Wasser wieder reingezischt, wunderbar. Und am nächsten Tag, ich war ein bisschen müde, ich hatte ein bisschen Kopfweh gehabt, aber nur so ein leicht und mir ging's gut. Ja. Aber ich finde, das ist auch ein ganz anderes Besoffensein. Also vom Schnaps oder Wodka bist du auch ganz, ganz anders betrunken, als wenn du die mit Bier die Birne wegkippst. Also ich habe echt gemerkt, dass wir haben ja Weihnachten, habe ich ja einen neuen Lieblingscocktail für mich entdeckt, Moskau Mule. Und zwar ist das Wodka mit Ginger Ale, Gurke und noch alles Limette und Ingwer. So was ganz Tolles. Das ist super erfrischend. Man trinkt es runter, man merkt auch gar nicht den Alkohol. Also es ist wegen der Gurke. Die Gurke, die neutralisiert irgendwie jegliche Art von Alkohol irgendwie so. Und dann waren wir zu viert und wir haben 2 Flaschen Wodka getrunken. Diese 0,7er Flaschen. Was finde ich persönlich sehr viel ist. Also ich finde es echt nicht wenig. Aber ich hätte nicht das Gefühl gehabt, ich bin völlig besoffen, ich bin irgendwie nur am Lallen, ich kann nicht gerade auslaufen. Und am nächsten Tag ging es mir auch ganz gut. Also ich hatte keinen Kopfweh, ich hätte bisschen Herzrasen, wie Carsten es beschrieben hat, aber ansonsten war ich relativ nüchtern. Ja, war schon ungewohnt, ja. Also das Ding war, du trinkst viel mehr Wodka, wenn du nur Wodka säufst, also bei ihrer Familie, und die würden saufen. Trinkst du viel schneller, viel mehr Wodka, weil ich dachte, ich habe 3 dieser Gläser auf und hey, peace. Richtig so in der Fahne und du denkst unterm Strich, du hast eigentlich nur gerade 3 kurze Wodka gesoffen. Also wir haben, glaube ich, die Runden zu Weihnachten nur mit 3 normal, 0,1 oder was versehen. Und da war ich schon hackenstramm und dann dachte ich, meine Güte, wenn auf der Krim welche gegessen hätte, keine Ahnung was, die ersten 3 Runden, da bist du eigentlich nicht besoffen, sondern du denkst von wegen, okay, noch 3 und die Flasche ist leer und die wollen auch 5 saufen. Also man muss 2 Sachen bedenken, finde ich. Also das ist eben, weswegen ich bei Spirituosen immer sehr vorsichtig. Ich trinke auch fast gar keine Spirituose mehr. Das hängt mit den Trinkgewohnheiten zusammen. Also das ist zum Beispiel so, ein schönes Beispiel ist, wenn Biertrinker Wein trinken. Also nimm eine Truppe Biertrinker, sagen wir mal Westfalen, und die schickst du auf so ein Weinfest. Dann stürzen die ab, weil die halt gewohnt sind, halt eine andere Geschwindigkeit, die trinken halt dann schneller und der Wein hat nochmal eben das Doppelte, knapp das Doppelte an Alkohol, was sie gewohnt sind. Es wirkt auch anders, es wirkt auch in einer anderen Geschwindigkeit. Und das ist aber schnapsgefährlich, wenn du das nicht gewohnt bist. Ich habe das mal einmal erlebt, zum Glück ist nichts Schlimmes passiert, aber da haben wir auch als Student, ne? Ja. Bier getrunken und Schnaps Uso, aber relativ viel. Und dann habe ich, wir waren bei einem Studienkollegen in der Bude, ne? Und dann habe ich hinterher eine Tür aus den Angeln getreten. Und das war für mich hinterher, um Gottes Willen, ich habe nie in meinem Leben irgendwo, ich habe mich nie geprügelt, nichts, gar nicht. Aber das war so, ich war auf dem Klo und zwei haben sich vom Klo unterhalten und einer wusste, wenn die Tür nach außen geht und dann kommt gleich raus, dann hat er seinen Fuß davor gestellt. Und ich wollte raus und er so, hat den Fuß stehen gelassen, war noch nicht mal schlimm. Und ich habe einfach so aus so einer Laune raus, so, es ist zum Glück nichts kaputt gegangen, die Tür ist aus den Angeln so gesprungen, ne? Also ist nichts passiert. Ne? Ich dachte, aber das ist fürchterlich peinlich, aber ich habe das einfach so gemacht. Ist mir noch nie vorher passiert, nie nachher passiert. Weil, wenn du trinkst und du bist es gewohnt, in einer gewissen Weise, sag mal, du trinkst Bier, ich bin Biertrinker und trinke meine Biere und ich spüre langsam, ah, jetzt kommt der Alkohol und dann passt man sein Verhalten an. Man merkt das so, ah, ich werde betrunken und dann wird man vielleicht mal in einer Art vorsichtiger oder einer Art auch lustiger, weil man weiß auch, ich bin jetzt ein bisschen betrunken, jetzt werde ich lustiger. Oder auch man wird ein bisschen vorsichtiger, wenn man merkt, ne, man kann sein Verhalten anpassen. Aber wenn du dann auf einmal Spirituosen trinkst, wenn du Schnaps trinkst, bist du auf einmal wumms. Also wenn du auch zu schnell trinkst, wumms betrunken und du hast es noch gar nicht gemerkt. Du fühlst dich noch halbwegs nüchtern, bist aber schon breit. Und das ist, glaube ich, ein bisschen gefährlich. Und wenn du halt das gewohnt bist, kulturell, weil es einfach so ist, weil wenn man Alkohol trinkt, trinkt man Schnaps, dann passt du dich halt an. Zweites ist ganz kurz, wir haben das mal ausgerechnet, Kollege und ich, dass in einem 0,2-Glas ungefähr so viel Bier, ungefähr so viel Alkohol ist, wie in einem kurzen Schnaps mit 40% Alkohol. Ne? Also Bier ungefähr 5%, entspricht in über den Daumen gepeilt, ne? Plus minus, ne? In etwa der Alkoholmenge eines Pinchens. Mhm. Also hat mich gewundert, ich dachte, das wäre viel, viel mehr oder so, aber ist gar nicht so. Also mich hat das gewundert, dass im Bier auch so viel Alkohol ist. Man denkt immer so, ja, Rot und Bier, ne? Aber wenn du dann einen Schnaps trinkst, wäre ungefähr so das Gleiche. Aber ich muss sagen, von mir sagen, ich trinke lieber Schnaps als Bier. Ich bin eher der Schnapstrinker. Also liegt mir eher. Liegt mir im Blut. Ja. Also wenn er eben vom Trinkbier gesprochen hat und sowas und du stehst in der Männerrunde, ist Bier, glaube ich, immer noch das Getränk der Wahl. Wenn man so wie bei deiner Familie oder was in der Runde sitzt und isst, dann ist natürlich Wodka das Ding der Wahl, weil du isst ja auch noch die ganze Zeit. Und da nebenbei versuchen, ein Bier runterzukippen oder sowas, passt nicht so gut und sowas. Wein würde vielleicht noch passen, weil es auch schon langsamer trinkst, aber eben mal ein Bier zu saufen, passt überhaupt nicht da rein. Aber so eine Party, ganz kurz, das nur als Frage, aber so eine Party, ich sag mal so, im Partykeller bei jemandem ist eine kleine Party, so nichts Riesiges jetzt, keine runde Geburtstag, aber irgendwie, ja, ich mache mal groß, ich lade ein paar Kumpels ein und ein paar Freunde ein und dann gibt es ein paar Würstchen oder ein Topf Chili con Carne, was Einfaches, und dann gibt es ein paar Chips und Clips und dann wird getrunken. Mhm. So, dann wird man dann in Deutschland halt Bier anbieten. Klar, wenn einer Schnaps haben möchte, gerne, und Wein oder so, aber im Grunde genommen mit Bier getrunken. Aber in der Ukraine wäre jetzt eine Feier, so eine Feier undenkbar, und alle würden also dasselbe und würden alle Schnaps trinken. Es wird wirklich viel, viel mehr zu essen geben. Also es ist nicht vorstellbar, dass man nur so einen Chili con Carne-Topf hinstellt oder sowas. Es ist wirklich unvorstellbar, weil bei den Ukrainern, bei den Russen generell ist das auch bei den Tschechen ist das genauso. Mhm. Es gehört, trinken und essen gehört zusammen. Mhm. Bier ist so ein Ding, Bier füllt unheimlich. Ja. Ja, deswegen kannst du auch, wenn ich auf einer Party bin, wo ich Bier getrunken habe, ich esse zwar was, weil ich klar diesen Alkoholhunger habe, aber ich fühle mich dann so voll. Es ist immer so ein, So ein unangenehmes Gefühl einfach nur. Und dann denkst du, boah, ich habe gestern mal hätte sein müssen, musste das wirklich jetzt sein? Boah, nee. Und bei den Russen und der Ukrainer ist das so, die trinken halt Schnaps und du hast kein Frühlgefühl davon. Du trinkst dabei einfach nur, als ob es dazugehört. Das ist nicht unvorstellbar, dass eine Stehparty ist auch so ein Ding, ne? Eine Stehparty ist bei denen auch eigentlich unüblich. Man sitzt mit einem Mann am Tisch, man schiebt einen Toast nach dem anderen, ne? Es wird nicht rundlos getrunken, man muss immer einen Toast dazu sagen. Deswegen trinken die auf alles Mögliche, die trinken echt auf alles. Wiederholt auf alles. Wiederholt auch auf alles, ne? Wo es geht. Und es ist ja auch so eine Kunst bei denen, also so einen Toast auszubringen, so einen Trinkspruch. Das gehört irgendwie zu der Kultur dazu, was bei den Deutschen ja gar nicht der Fall ist. Das ist ja eher unüblich. Und da ist jetzt, also das kann ich vorstellen, dass da so eine runde Geburtstag im Partykeller, eine Stehparty mit Chips, Flips und Kartoffelsalat. Aber wird doch wahrscheinlich dann gar nicht funktionieren, wenn alle dann Wodka trinken, dann liegen sie vielleicht auch alle nach 2 Stunden alle unterm... Schon deswegen, weil sie keine Partykeller. Ja, es war nur die Situation. Ist schon so, man du trinkst dich halt anders. Ne? Du hast diese kurzen, du säufst den ganzen Abend sozusagen kurze, was in Deutschland ja so gar nirgendwo der Fall ist. Aber in Ostdeutschland ist es wohl mehr so und im Norden ist es, in Norddeutschland ist Korn trinken. Also in Westfalen, also im tiefen Sauerland wird das weniger. Ja. Die Alten machen das halt noch. Ja. Aber wie gesagt, die trinken dann immer ihr Wasser noch dabei. Und aber die feiern ja auch so. Die sitzen ja auch zusammen. Genau. Die trinken, die essen erstmal Kuchen. Bei uns gibt es nur das Heckgedeck, also Bier und Korn. Das heißt aber nicht Heck, das Herrengedeck. Was heißt das Heckgedeck? Ja gut, das ist... Oder es gibt zwischendurch eine Runde oder sowas. Das ist speziell ist mal eben eine Runde, während man ein Bier säuft. Ich kenne das nicht, dass man einfach nur kurzen säuft. Also oder zum Warmwerden oder weiß da gar nicht. Ich habe das ja bei den Leuten da aus dem Sauerland erlebt. Und für die, das muss aber auch was Kulturelles sein. Früher war ja zum Beispiel Weizenkorn, das war ja was Besonderes. Das war ja auch teuer. Mhm. Und dann trank man halt auch, die tranken ein Glas Bier zum Anfang. Eins oder zwei. Und dann war aber Wasser und Korn. Und der Kollege, der den Tisch hatte, der musste halt nur Wasser bringen und dann die Kornflasche in der Mitte stellen. Ich meine, die haben jetzt auch nicht Unmengen getrunken, aber ich war schon, für die älteren Leutchen war ich schon, die haben schon was, schon durchaus ihre Flaschen weggezogen. Mhm. Aber wie gesagt, immer ein Wässerchen dabei. Jetzt nicht einen nach dem anderen, immer so in Ruhe. Bier trinkst du ja auch. Das Bierglas hast du ja quasi die ganze Zeit, oder die Bierflasche hast du in der Hand und trinkst immer mal wieder was. Und der große Unterschied, den ich gemerkt habe, war, als ihr Stiefvater mit so einer 40-Euro-Wodka-Flasche ankam, 0,7 oder 0, ich war glaube ich 1 Liter und sowas, es gab deftiges Essen, so nach dem Motto, aber ich sage immer so nach dem Motto, das ist fürchterlich. Also es gab deftiges Essen, es gab diese Wodka-Flasche und die hat gut geschmeckt. Und wir haben bei uns zu Hause gibt es einen lokalen Kräuterschnaps. Und du schüttelst dich, egal wie Hacker du bist, du schüttelst dich ein bisschen so und dann sagst du toll oder keine Ahnung was. Aber ich kenne sehr viele aus der älteren Generation, die sagen, das schmeckt oder was. Mir hat das noch nie geschmeckt. Das ist bitter. Es ist bitter, es ist was anderes, es ist mal durchschütteln, keine Ahnung was. Aber nicht so wie dieser Wodka, dieser teure Wodka, wo du dann in Kombination vielleicht oder keine Ahnung was, sagst, oh lecker, davon tun wir noch einen ein. Ja, das ist ja, weil es klar ist. Ne, während bei dem Schnaps ich immer so denke, der kommt garantiert außer der Mode, weil der einfach nicht schmeckt und heute kannst du überall Zucker reinpacken oder keine Ahnung was. Leute gewöhnen sich an so ein Zeugs, der Schnaps wird aussterben. Ja. Ja, diese Art, gut, Schnaps ist jetzt also für mich ist Schnaps einfach Spirituosen erstmal als alles, was über, weiß nicht, 40%, also alles. Ja. Gut, dann dieses gemischte, dagegen kann ich auch nichts abfinden. Korn, muss ich sagen, habe ich auch nicht so, aber das hat so, weil er einen Geschmack hat, den ich halt nicht so mag. Das ist einfach, der hat halt auch einen eigenen Geschmack. Ist nicht so mein Ding. Aber ja, guck, die Leute trinken Whisky, Aquavit, Grappa, das sind ja auch, das sind aber keine, da wird ja nichts reingemischt. Das sind ja auch alle in ihrer Art, die sind nicht immer klar im Sinne von durchsichtig, aber da ist jetzt nichts noch dabei. Ich glaube, das ist auch. Ja, was ich nur sagen wollte, ist bei den, also muss ich zu den Deutschen, der Russe, glaube ich, wird auf einer Party niemals Bier trinken. Weil Bier ist so ein Männergetränk, Frauen trinken kein Bier. Und zwar so entweder in der Sauna oder in so einem Bierzelt, es gibt in Russland, gab es halt Bierkneipen, aber es war halt so eine Halle mit irgendwelchen Stehtischen. völlig karg, also überhaupt nicht gemütlich, gar nicht. Man kann in der Mittagspause oder nach der Arbeit hin, hat sein Bier getrunken mit seinen Arbeitskollegen oder mit irgendwelchen anderen Arbeitern, hat sich unterhalten in einer Männerrunde und ist wieder gegangen. Mhm. Aber man kam nie auf die Idee, bei einer Party irgendwie Bier auszuschütten. Sowas gibt es nicht. Sowas gibt es in Russland nicht. Ich kann mich auch nicht als Kind nicht erinnern, dass bei irgendwelchen Veranstaltungen, meine Eltern haben echt viele Partys gemacht, dass da irgendjemand Bier getrunken hätte. So entweder Wein oder Wodka oder, weiß ich nicht, Cognac, irgendwie sowas. Aber ja gut, es ist natürlich kulturell einfach. Ich meine, wenn ja. in einem Land oder in einer Gegend halt einfach das nicht so vorkommt, nicht kulturell, dann ist es einfach auch so. Ne? Ja. Wobei im Supermarkt die schon volle Bierregale haben. Ja, mittlerweile. Ja. Mittlerweile. Früher gab es diesen Wagen, diesen Bierwagen, habe ich ja gezeigt, ne? Es gibt ja, da gab man so einen kleinen Wagen, sah ein bisschen aus wie so ein Tanker, so ein kleiner Tanker. Und da saß eine Omi vorne, so ein Zapfhahn und hatte Bier gezapft dann. Ne? Und dann standen die Kerle dann in der Reihe und haben sich dann viel Bier da genommen. Am besten eine Plastiktüte, war auch sehr beliebt. Aha. Bier in der Plastiktüte. Haben in der Plastiktüte hier das Bier reingeschmissen. Jetzt bin ich nach Hause gegangen. Also, es gab keine Bierflaschen. Und das gab es früher in Deutschland auch nicht. Da bist du mit deinem, wenn du zu Hause Bier trinken wolltest, mit einem Siphon hingegangen. Genau. Das ist ein Glas. Genau. Hast du dir abfüllen lassen, hast du zu Hause dann dein Bier getrunken. Ja, ja oder irgendwelche Einmachgläser oder sowas. Mhm. Ne? Genau. Stimmt, ja, wir hatten auch wie so ein Gurken-Einmachglas voll mit Bier. Ja. Ja, gut, dann kannst du ja nach Tschechien gehen, da ist es schon wieder anders mit dem Bier. Ne? Okay. Dann ist natürlich kulturell was ganz anderes. Oder Bayern dann natürlich und so. Ja. Also. Aber das tschechische Bier finde ich auch irgendwie ist auch ganz anders als das hier. Also das, ja. ich hab im Auslandssemester in Tschechien gemacht und wir haben jeden Tag mindestens einen halben Liter getrunken. Mhm. Das gab im Campus für 1 Euro hast du einen halben Liter gekriegt. Mhm. Und das Bier, das konntest du einfach so trinken zum Durstlöschen. Also du konntest es als Substitut für Wasser nehmen. Mhm. Ich bin hingekommen, hab Bier genommen und hab's ausgespuckt, weil es überhaupt nicht geschmeckt hat. Es ging gar nicht. Es ging überhaupt nicht. Die Tschechen haben das Lagerbier erfunden. Das ist eben das, das Lagerbier ist ja das, was Pilz ist auch ein Lagerbier. Ja. Das ist so diese Art, dieses helle Bier, was auch süffiger ist und so. Das ist natürlich, das können die wirklich gut. Das, die können auch andere Sachen gut, aber das ist so dieses, die haben ja diese Art der Produktion auch geschafft. War übrigens ein bayerischer Braumeister, der es da eingeführt hat. Mit der Kohlensäure, diese untergärige Art, dass auch die viel Kohlensäure im Bier ist und dann zischt das halt. Dann ist das halt so. Hm. Dann kann man das auch so weg. Ne? Ja. Ja. Ja, ja, das schmeckt lecker. Und von da aus, dass man nennt das auch den Pilsener Urknall. Also von da aus ist es dann nach Bayern und von da aus hat das dann in so einem Sturm auch Deutschland von Süden nach Norden erobert. Erst mit der Eisenbahn. Wir haben tatsächlich das Bier aus Bayern dann mit der Eisenbahn. Sonst konnte man so. Dieses Lagerbier war halt relativ haltbar. Man konnte es überhaupt erstmal exportieren. Mhm. Also in andere Gegenden von Deutschland, ne? Muss man sich mal vorstellen. Also, und dann kam die Eisenbahn, dann konnte man das also dann tatsächlich irgendwo hinfahren und dann haben die dann überall dieses helle bayerische Bier getrunken. Das war also eine Sensation. Das helle Bier, das ist ja richtig stark. Das ist ja dieses Starkbier. Ne? Nee, und nicht unbedingt. Das helle, das in den großen Pötten, was sie auch beim Oktoberfest, das ist brautechnisch jetzt dasselbe wie ein Pilz, nur anders gewürzt, also weniger Hopfen und so weiter. Aber das ist technisch gesehen so eins. Nur Starkbier wäre jetzt zum Beispiel, Starkbier ist alles, was in der höheren Stammwürze ist. Also ein Bockbier. Guinness ist auch ein Starkbier. Ist halt alles, was so ein bisschen kräftig, wo mehr, ist auch mehr Alkohol immer ein bisschen, normalerweise ein bisschen drin. Aber also in Amerika haben sie es zum Beispiel ja gefördert. Da war Bier, da war eine Zeit lang, wo die ganzen, wo mit den Pionieren und so, die sind dann im Westen, was wir so als Western kennen, und da wurde unglaublich viel Schnaps getrunken. Also es muss wohl auch, die hatten natürlich auch nicht andere, keine anderen Freizeitbeschäftigungen als Saufen. Und dann haben die dann halt alle nur harten Schnaps getrunken, also Whisky, irgendwelchen harten Whisky getrunken. Und das hat solche Ausmaße angenommen, dass die Regierung sagte, da müssen wir irgendwas tun. Dann haben sie aber gesehen, dass in den Gegenden, wo viele Deutsche sich angesiedelt hatten, da war das mit dem Alkoholismus nicht ganz so schlimm. Dann haben sie gesagt, ach, was machen die denn? Ja, die trinken Bier. Und dann wurde es gefördert, dass dann das Bier günstiger war, dass die Leute doch lieber mal Bier trinken und halt nicht immer nur Schnaps. Die müssen sich das ja auch in riesigen Mengen einfach so rein, also nur, dass man besoffen wird, dass man umkippt. Ja, und in Deutschland hatten wir auch die Branntweinpest. Das ist auch ein interessantes Ding, finde ich. Das nämlich, das war vor der Industrialisierung, also die Frühindustrie, da fing das gerade so an, dass die Landbevölkerung verarmt ist und die sind dann so in die Städte gezogen. Aber es gab eigentlich noch nicht so viel Arbeitsplätze. Es war sehr viel Armut. Und in dem Moment, das war gerade Deutsches Reich, hatte sich gerade, war gerade so gegründet. Und da wollte Bismarck was für die ostelbischen Landjunge, war ja selber einer, tun. Und da wurde gefördert, die haben sich gedacht, eine schöne Idee eigentlich, dass die Kartoffeln anbauen. Weil das in der, da in Brandenburg, in diesem Sandboden, super gedeihen, Kartoffeln super. Und dann haben die dann gesagt, okay, dann können die da ja Schnaps von brennen. Also im Prinzip ist es ja Wodka, ne, aus Kartoffeln. Und konnten dann den verkaufen und was da übrig bleibt, die Schlempe nennt man das, kann man super als Schweinefutter verwenden. Ist ein super Viehfutter. Mhm. Eiweißreich ist klasse, auch Biermaische und so ist super für Tiere. Und die Gülle konnten sie auf die Felder ausbringen und diese armen Böden so ein bisschen anreichern. Hat super geklappt. Problem war nur, du hast eine große Bevölkerungsgruppe, die sehr arm ist, die auch keine Perspektive hat und du hast verdammt billigen Schnaps. Mhm. Und die Leute kannten das gar nicht. Schnaps war vorher Wein, das war ja Branntwein letztendlich, war vorher eine teure Sache, war für reiche Leute. Mhm. Und plötzlich gab es billigen Schnaps. Andere Sachen, ja Wein, in den Weingegenden ging das noch so, ne? Aber in vielen Deutschen gibt es ja keinen Wein. Bier war auch, da gab es noch, die hatten damals noch zum Teil ihre Gilden und so, da war auch teuer und ja, und dann haben die alle Schnaps gesoffen, bis sie halt umkippen. Ja, war halt so ein Drogenproblem. Das hat sich wie eine Krankheit, hat man hinterher, man kennt die Daten, wo das sich verbreitet. Das hat sich wie eine Krankheit auch ausgebreitet, wie eine ansteckende Krankheit. Und die wussten auch nicht, wie sie dem Herr werden konnten. Und dann kam aber zum Glück dieser Pilsener Urknall, dass da auf einmal dann in Bayern und auch später im Ruhrgebiet industriell Bier gebraut wurde, was den Leuten super geschmeckt hat und es war verhältnismäßig günstig. Und dann kamen die Leute darauf, dann lieber Bier zu trinken, dann hat sich das alles so ein bisschen wieder beruhigt. In Frankreich hatte man es mit dem Absinth, der ja auch immer so ein bisschen ja, das ist ja so eine tolle Sache. Und das war letztendlich, war das billiger Industriealkohol, der so ein bisschen veredelt wurde. Das war halt billiger Schnaps. Und das war auch das große Problem. Das ist eine schlimme Sache. Der Franzose hat halt sein Weinchen getrunken, das war er gewohnt. Und auf einmal gab es billigen Schnaps. Genau dasselbe. Mhm. Weil, ich finde, Absinth, das ist eine weitaus schlimmere Sache als jeder andere Schnaps. Ja, es ist halt mehr Alkohol drin. Ja, aber es ist einfach viel mehr Alkohol drin. Das ist ja, also da ist ja die Reaktion auf den Absinth völlig unvorhersehbar. Also das ist... Ja, ist einfach viel stärker. Und was das den Leuten so anstellt... Und die Leute waren auch nicht gewohnt. Die waren das nicht gewohnt und dann machen die Leute halt irgendwelchen Mist. Dann. Ja, klar. Die Künstler, gut, die haben dann halt immer irgendwas, war immer üblich, du hast ein Glas Absinth bekommen. Und dann hatten die dann so eine Art, wie so ein Samovar, sag ich mal, und dann konntest du immer Wasser nach. Man hat es schon mit Wasser verdünnt. Und dann konnte man sich immer nachfüllen. Deswegen war es bei Künstlern natürlich... Dies war eine Produktion von Schneckenradio.de.